Im runischen Buch des Sohar wird den Goten oder Goden eine grundlegende Bedeutung zugemessen. Dieser Name rührt von Gute her. Das Gute kommt von Gott. Die Herkunft der Goten ist uns unbekannt, wie die der Vanen und Asen. Man weiß nur, dass sie um das Jahr 800 vor Christus aus der Gegend Südschwedens, aus Jütland in Schleswig-Holstein kamen und in den Osten Deutschlands wanderten. Geschichtlich sollen sie bis auf die Insel Gotland, Gottesland, das der Goten, zurückgehen. Doch die Goden kommen von dem versunkenen Hyperborea, die wahre Heimat Gottes, der Götter. Sie gehören zum Stamm oder zur heiligsten Gemeinschaft der germanischen Arier. Ihre Zwillingskönige haben ganz Europa erobert und sich mehrere Jahrhunderte lang in Spanien, nun aus dem Osten kommend, niedergelassen, geteilt in zwei Gruppen. Die Ostgoten, prächtige Goden, glänzend wie die Sonne des Pols, und die weise Goten, die Westgoten, klug wie ein Gott. Zwischen den Jahren 150 und 484 unseres Zeitalters erobern und kolonisieren die Goden die Gegenden Russlands, der südlichen Türkei, Österreich, Frankreich und Italien mit ihrem Zwillingskönig Alarich, schließlich Spanien. Das Langudok war Westgotenland. Die Vandalen unter Führung ihres Zwillingskönigs Geiserich durchquerten Spanien und gelangten nach Afrika, wo sie ein Reich gründeten, das mit dem König Gelimer unterging. Die Goden, die weise Goden, führten einen Schatz mit sich, einen geheimnisvollen Stein, auf dem das Gesetz und die Weisheit der Vorfahren eingraviert war, eine leuchtende Tafel, eine seltsame Macht, der Gral. Dieser Schatz ist immer in Sicherheit gebracht worden während ihrer Kämpfe und ihrer Niederlagen. Er ist niemals in Feindes Hand gefallen. Es war der Schatz von Hyperborea. Samt seiner heimlichen Führer ist er nie gefunden worden, bis die SS ihn in den Grotten des Sabarte nahe Montsegur wiederfand, in die Gralsburg Berchtesgaden in Sicherheit brachte, wo es gelang, ihn zu entziffern. Doch dieser Schatz war nur ein Teil des Gral. Die geheimste Weisheit ist in weit zurückliegenden Zeiten zum anderen Pol gebracht worden. Jetzt befindet sie sich erneut im Besitz der esoterischen Hitleristen, den jetzigen Weisegoten. Man glaubt, dass die Westgoten Teil eines sehr geheimen Ordens waren, dessen Sitz sich im Baltikum befand, der Orden des Grünen Strahls. Von dort wird ihnen die Weisung zum Verschwinden erteilt worden sein, um den Merowingern Platz zu machen. Dies alles werden wir später behandeln. Wie bekannt traten die Goden zum Arianismus über, eine Art nordischen Christentums, deren Bibel von Wulfilas geschrieben worden sein soll, jedoch auch verfälscht ist. Aber ihr wahrer Glaube war der des Wotan und Thor. Sie prägten diesen in ihren runischen Denkmälern, die von ihnen und ihrer Ermannos, also ihren Brüdern des bronzenen Zeitalters, errichtet worden sind, bis in alle Grenzgebiete, wohin sie mit ihren Himmelssteinen, die Steine der Himmelsweisheit, gelangten, die Menhire, Dolmen und Krummlechs, die Hünenbetten, Brunhildbetten, die Riesenbetten. Das Wort Gott, Gote, das Gute, ist ein nordisch-germanischer Ausdruck, der von allen arischen Sprachen übernommen wurde. Wir haben diese Abweichung vorgenommen, die Betonung auf die Westgoten setzend, weil das Thema unmittelbar mit dem des Amerikanischen der weißen Götter zusammenhängt. Es ist bekannt, dass die spanischen Eroberer in diesem Kontinent überall auf die Legende der verzauberten Städte in den Anden stießen, welche von weißen Göttern, den Ancahuincas, die wahren Begründer der Zivilisation Amerikas, bewohnt waren. Niemals hätte Hernán Cortés das aztekische Imperium mit nur einer Handvoll Abenteurern zerstören können, ohne die Legende des weißen Gottes Quetzalcoatl und die Visionen der Prinzessin Papan, die ihrem Ermano, dem Kaiser Moctezuma, übermittelt worden waren. Der weiße Gott Quetzalcoatl war von Mexiko abgereist, aus Unwillen über die blutigen Opfer, die er nicht unterdrücken konnte, wie behauptet wird. Am wahrscheinlichsten aber ist, dass der westgotische Kriegerkönig, möglicherweise ein Wikinger, Quetzalcoatl, die gefiederte Schlange, auszog, um für seine Rasse eine neue Zufluchtsstätte zu suchen, weil diese durch die Vermischung mit den Sklaven von Atlantis, Überlebende auf amerikanischem Boden, das von den Wikinger Huitramana-Land, Land der Weißen genannt wurde, in Gefahr waren. Sie würden die geheimen Städte in den Anden suchen, die von ihren ursprünglichen hyperboreischen Vorfahren entdeckt worden waren. Die Legende besagt, dass Papan gestorben war und wieder auferstand, um dem Kaiser Moctezuma über ihre Visionen zu berichten, die sie hatte, als sie tot war. Sie hatte ein Haus, das über das Meer glitt, gesehen. Darin kamen weiße, bärtige Männer. Sie bat den Kaiser, diese nicht zu bekämpfen, weil sie dabei an die Rückkehr Quetzalcoatls dachte. Hernán Cortés machte sich diese Legende und die Visionen Papans zunutze. Er zerstörte ein ganzes Reich mit nur wenig mehr als 100 Mann. Diese schöne Legende von Papan muss aber in einem anderen Lichte gesehen werden. Die Prinzessin wird eine weiße Seherin gewesen sein, von einem germanisch-nordischen Stamm, der sich in uralten Zeiten in Amerika niedergelassen hatte, eine Norne, eine Asin oder Hagedissen, eine Priesterin Odins. Ihr Tod wird wohl nur der Einweihungsübergang zum mystischen Tod gewesen sein. Und ihre Visionen? Hatte Papan Aluine sich geirrt? Hatte sie die Zeiten verwechselt, die Vergangenheit anstelle der Zukunft gesetzt? Es ist möglich, dass der Deuter ihrer Visionen nicht in der Nähe war, wie die Sibylle von Delphos. Arbaris war mit Quetzalcoatl weiter nach Süden gezogen, auf der Suche nach dem anderen Pol. Die Bezeichnung »weiße Götter« ist eine Umstellung des Wortes »weise Goten«, also Westgoten. So sind die letzten weißen Götter von Amerika in Wahrheit die Westgoten, die viele Jahrhunderte vor den Spaniern dort ankamen.